Ich lese uns die Verse 1 bis 10 aus dem Kapitel 5 des Hebräerbriefes. Ein jeglicher hoher Priester, der aus den Menschen genommen wird, der wird gesetzt für die Menschen gegen Gott, auf dass er opfere Gaben und Opfer für die Sünden. Der da könnte mitfühlen mit denen, die da unwissend sind und irren, dieweil er auch selbst umgeben ist mit Schwachheit. Darum muss er auch, gleich wie für das Volk, also auch für sich selbst opfern für die Sünden. Und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird berufen von Gott, gleich wie Aaron. Also auch Christus hat sich nicht selbst in die Ehre gesetzt, dass er hoher Priester würde, sondern der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wie er auch am anderen Ort spricht, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und er hat in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert zu dem, der ihm von dem Tode konnte aushelfen und ist auch erhört, darum, dass er Gott in Ehren hatte. Und wiewohl er Gottes Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er geworden, allen, die ihm gehorsam sind, eine Ursache zur ewigen Seligkeit, genannt von Gott ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Soweit Gottes Wort. Es geht ja hier im Hebräerbrief immer wieder um die Mahnung, wenn man etwas erfahren hat von der Güte Gottes, sie nicht auszuschlagen. Wenn man erkannt hat, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, nicht den Fehler zu begehen, die Entscheidung anstehen zu lassen für ihn. Es wurde hier sonderlich ja auch den Hebräern gesagt, die da erleuchtet worden sind, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass sie unter keinen Umständen rückläufig werden, sondern jetzt die Erfahrung, die Erkenntnis festmachen. Und ich denke, das ist auch in unseren Tagen so wichtig. Viele erkennen, dass das Heil nur in Jesus Christus ist, aber sie machen es nicht fest. Sie lassen es einfach so laufen. Gott wird schon seine Arbeit tun und ich gehe meiner Wege. Das ist sehr gefährlich. Jemand, der nicht erleuchtet ist, jemand, der das nicht weiß, der kann sich auch noch nicht entscheiden. Aber jemand, der das erkannt hat und nimmt es dennoch nicht an, der ist auf dem Weg des Abstiegs ins Verderben. Und so führt ja der Hebräerbrief das auch immer weiter. Aber Gottes Liebe ist es, die den Menschen und die uns immer wieder deutlich machen will, es gibt kein anderes Heil. Bitte, nimm es doch an für dich. Mach es doch fest. Hör doch auf, selbstständig zu suchen nach einem anderen Weg. Das ist Gottes Liebe. Gottes Liebe sagt, du, wenn du anfängst, dir einen Weg zu suchen, bist du immer verkehrt. Du musst in die Irre gehen. Lass dir doch mein Angebot gefallen. Und dann wird hier erklärt, warum Jesus der Hohepriester ist. Zum einen, dass er es ist, aber auch warum. Er hat genau diese Qualitäten, die ein hoher Priester braucht. Jesus Christus ist ja vom himmlischen Vater gesandt als der Gesalbte. Und manche kennen vielleicht das Wort gesalbt nicht so richtig. Gesalbt heißt ja Christus, nicht? Und Messias, Meschiach, ist alles dasselbe. Der Gesalbte, von Gott Gesandte, ist Jesus. Er kam aber nicht nur mit der Bezeichnung in diese Welt, dass er der hohe Priester ist. Manche haben ja eine Berufsbezeichnung, aber üben ihren Beruf gar nicht aus. Sie nennen sich nur dies und das. Jesus kam nicht nur mit der Bezeichnung hoher Priester in diese Welt, sondern zugleich mit der Bereitschaft, den Dienst des hohen Priesters zu tun. Die Menschen zu versöhnen mit Gott. In Johannes 10 sprach er ja, davon in Vers 17, warum der Vater ihn liebt. Nämlich deswegen, dass ich mein Leben lasse, auf das ich es wieder nehme. Ich bin also nicht nur namentlich hoher Priester, sondern ich setze mein Leben ein für die Menschen. Denn niemand nimmt es in Wahrheit von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe es Macht zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Das ist das Gebot, was ich von meinem Vater empfangen habe. Freiwillig setze ich mein Leben als hoher Priester ein. Und wir werden auch gleich noch ein bisschen betrachten, was der hohe Priester ja für eine gewaltige Aufgabe hatte und wie er vorgehen musste, um das Volk zu versöhnen. Jesus kam also, um sein Leben zu einem Opfer darzubringen. Er erfüllte durch seinen Wandel im Körper, im Leib, erfüllte er das, dass er sagen wollte: Ich kenne deine Schwachheiten, ich habe auch einen Leib. Ich kenne das, was einen Leib anfechten kann. Das erfüllte er. Er hätte ja auch kommen können als Geist, materialisiert irgendwie, um ein paar Worte der Erlösung zu sagen, mal ein wenig um sich zu schlagen, das Böse zu verbannen und die Guten hervorzuziehen. Nein, er kam, um uns zu überzeugen, dass er uns versteht. Er kam ins Fleisch, damit keiner von uns sagen kann: Ach na ja, Gott versteht mich ja nicht, er weiß ja gar nicht, wie das zugeht in meinem Leben. Was ich alles so erleiden muss, der kennt ja meine Probleme gar nicht. Doch Jesus kam in das Fleisch, um mit unseren Schwachheiten Mitleiden zu haben. Und das Opfer seines Leibes zu bringen, indem er jeder Versuchung zur Sünde widerstanden hat. Er wollte seinen Leib rein behalten, damit er stellvertretend für uns Unreine geopfert werden konnte. Durch sein Leiden, und das meint die Stelle hier im Hebräerbrief, musste Jesus selbst nicht gehorsam lernen gegen den Vater, sondern lernte er, und so sagen es andere Übersetzungen auch, was das bedeutet, gehorsam zu sein, welche hohe Anforderung das an uns Menschen ist, vor Gott gehorsam zu sein, was man da alles für Anfechtungen hat, denen man zu widerstehen hat, um im Gehorsam zu bleiben, lernte er, was es bedeutet, für uns gehorsam zu sein. Er hat allen Anforderungen standgehalten, die an einen hohen Priester gestellt werden. Die Aufgaben des hohen Priesters, schauen wir mal, der Name kommt ja auch im Alten Testament vor, im Tempeldienst. Er musste ja in heiligen Gewändern diesen Dienst versehen. Er musste ganz besondere Aushängeschilder haben, an seinem Priestergewand zu bestimmten Zwecken spangen. Alles musste heilig zugehen, damit er überhaupt den Dienst des hohen Priesters versehen konnte im Allerheiligsten. Da konnte man nicht hineinspazieren und irgendwie einen Gottesdienst vollführen. Es bedurfte einer Vorbereitung, einer Heiligung. Wir können das in 2. Mose 28 lesen. Ich lese da nicht alles, sondern immer nur mal ein Vers und dann reden wir darüber, über die verschiedenen Aushängeschilder, die ein hoher Priester haben musste, um überhaupt für die Menschen eintreten zu können. Wir versuchen ja auch manchmal für andere einzutreten, aber haben wir die Qualitäten überhaupt dazu? Haben wir überhaupt das Know-how, für andere einzutreten? Oft versagen wir und merken, es klappt gar nicht. Wir haben es gut gemeint, aber es hat doch nicht gewirkt. Hier der hohe Priester musste eine bestimmte Qualität haben, um diesen Dienst tun zu können. Und Jesus hatte ihn. Da lesen wir in 2. Mose 28, Vers 10 bis 12, dass der Hohepriester auf beiden Schultern jeweils ein Onyxstein eingefasst haben musste. Und auf jedem Stein oder in jeden Stein wurden 6 Namen eingeritzt. Auf jeglichen 6 Namen nach der Ordnung ihres Alters des Volkes Israel, also 12 Namen. Das sollst du tun durch die Steinschneider, die Siegel graben können, so wurde es Mose gesagt. Also, dass sie mit Gold umhergefasst werden und sollst sie auf die Schulterstücke des Leibrocks heften, dass es Steine seien zum Gedächtnis für die Kinder Israel, dass Aaron ihren Namen auf seinen beiden Schultern trage vor den Herrn zum Gedächtnis. Also der hohe Priester, der musste stellvertretend für alle 12 Stämme in das Allerheiligste gehen und sagen, hier bin ich bin der Vertreter von all diesen und ich will ihre Schuld bekennen und ich suche für sie Versöhnung. Aaron sollte das auf den Schultern tragen. Und auch ein Amtsschild sollte er haben auf der Brust, wo 12 Edelsteine drin waren und jeder Stein symbolisch für einen Stamm Israels. So lesen wir zum Beispiel in der Offenbarung 21 auch, dass die Stadt Grundsteine hat, das himmlische Jerusalem, aus 12 verschiedenen Edelsteinen. Ja, genauso wieder. Was will denn das sagen? Der hohe Priester sollte also die Last des Volkes auf seiner Schulter tragen und sich damit identifizieren und sagen, ich will auch für sie eintreten. Jesus Christus trat für alle Menschen ein. Er hatte gleichsam auch die Namen aller Menschen auf seinen Schultern und trug dich und mich da hinein ins Allerheiligste und bat für uns persönlich. Denn er sagte, wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich sie alle zu mir ziehen. Der Hohepriester Jesus Christus sprach für alle. Nicht so, wie wir Menschen das machen. Wir suchen uns ja oftmals nur die angenehmen Typen aus. Auch in unserem Gebetsleben vermeiden wir vielleicht manche Namen von Menschen, die uns ein bisschen in die Quere gekommen sind. Aber die, die uns so am Herzen liegen, freundlich sind, für die beten wir. Jesus Christus ist für jeden eingetreten. So will ich sie alle zu mir ziehen. Keiner soll sagen, ich hätte ihn übersehen. Ich trage alle auf meinen Schultern in das Allerheiligste. Denn es steht auch geschrieben, in Hebräer 2 haben wir gelesen, Vers 9, auf dass er für alle den Tod schmeckte, für alle. Das macht einen hohen Priester aus, für alle. Ja, Aaron sollte das auf seinen Schultern auch haben, für das gesamte Volk. Jesus Christus brachte also das Gedächtnis an alle Menschen vor Gottes Thron, damit er sich, wie es in Römer 11, Vers 32 so wunderbar heißt, sich über alle erbarmen kann. Er hat alle unter den Unglauben beschlossen, alle. Hier ist nicht einer, der nicht unter den Unglauben beschlossen war, auf dass er sich aller erbarme, allumfassend. Aller erbarme, ob nun Juden oder Heiden. Aller erbarme. Dann war bei dem hohen Priester, nannte man das Brustschild, was da so sich drin bewegt, ja, Urim und Tummim, das heißt Leuchte, Erleuchtung und Gerechtigkeiten. Gott redete, wenn es Grenzfragen gab, redete mit dem hohen Priester über diese Situation und über diese Menschen, wie man da verfahren soll. Er hatte, also der hohe Priester, die Erleuchtung und die Gerechtigkeiten, die richtigen Taten da in seinem Brustschild und dann konnte er das weitergeben. Wir haben zum Beispiel diese Erläuterung in Esra 2, da kamen ja aus der babylonischen Gefangenschaft viele Juden nach Hause und dann ging es darum, dass sie auch ein gewisses Erbteil einnehmen sollten. Aber um ein Erbteil wieder zu empfangen, das haben wir ja bei der Wende erlebt, muss man ja den Anspruch vorweisen können. Man kann nicht einfach sagen, das Haus da in der DDR hat mir mal gehört, sondern na dann beweis das mal. Zeig mir mal dein Geschlechtsregister, ob dir das wirklich gehört hat. Zeig mir mal deine Ahnentafel und dein Besitzrecht. Und da gab es einige, die konnten das nicht. Die hatten die Papiere verloren. Und dann heißt es hier, dann müsst ihr warten, bis das Licht Urim und Thummim bei dem Hohenpriester wieder funktioniert. Denn dann können wir Gott fragen und er wird genau die Antwort geben. Der Hohepriester tritt für euch ein. Er wird über euch reden und ihr werdet die richtige Antwort bekommen. So lesen wir es in Esra. Oder in 4. Mose 27, da lese ich mal auch etwas. 4. Mose 27, wo es darum ging, dass ja Mose langsam abgelöst werden sollte. Und da sollte er dann natürlich auch der Josua berufen werden. Da heißt es hier in Vers 21, und er soll treten vor den Priester Eleazar, der Josua, der soll für ihn Rat fragen durch die Weise des Lichts vor dem Herrn. Nach desselben Mund sollen aus- und einziehen er und alle Kinder Israels mit ihm und die ganze Gemeinde. Licht vom Herrn, das heißt, der hohe Priester sollte dann Antwort kriegen von Gott, was soll der Josua machen? Wie soll der Josua mit dem Volk gehen? Also, die Stellung des hohen Priesters war, Auskunft über den Willen Gottes zu geben. Licht und Gerechtigkeit. Jesus Christus wurde für uns auch das Licht der Welt und er wurde unsere Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Alle Anliegen brachte er, die uns betrafen, vor den himmlischen Vater. Lesen wir in Römer 8, Vers 34 zum Beispiel, wer will uns denn verdammen? Gibt es da jemand? Nein. Christus ist hier der hohe Priester, der gestorben ist, auferstanden ist und er sitzt zur Rechten Gottes und er vertritt uns. Licht und Gerechtigkeit. Er vertritt uns. Das ist Jesus Christus. Wir lesen auch von dem hohen Priester, dass er ein besonderes Gewand, nämlich ein Purpurrock, anhaben sollte. In Vers 31 von 2. Mose 28 lese ich mal, du sollst auch den Purpurrock unter den Leibrock machen, ganz von blauem Purpur. Und oben, mitten inne, soll ein Loch sein und eine Borte um das Loch her zusammengefaltet, dass er nicht zerreiße. Und unten an seinem Saum sollst du die Granatäpfel machen von blauem und rotem Purpur und Scharlach und um und zwischen dieselben goldene Schellen auch um und um. Also, es sollte hier ein besonderes Gewand sein aus Purpur. Blauem Purpur, rotem Purpur. Das heißt doch, Purpur ist ein Zeichen für die Vollmacht von Gerichtsbarkeit. König, ich darf richten, heißt das. Gerichtsbarkeit über den Sünder. Und Jesus hat diese Vollmacht bekommen, diese Gerichtsbarkeit auszuführen. Allerdings, er nahm sie als hoher Priester auf sich. Er führte und ließ das Gericht ausführen, freiwillig, wie wir gelesen haben im Johannesevangelium, richtet mich für sie. Ich habe die Vollmacht, dass ihr mich jetzt richten dürft. Niemand hätte Jesus kreuzigen können. Niemand. Wenn er nicht gesagt hat, du darfst das, Du darfst mich kreuzigen, du darfst mich richten, weil ich die Vollmacht zum Gericht habe. Der hohe Priester trug nämlich die Missetat des Volkes vor Gott in das Allerheiligste. Genau die Schulden, die das Volk sich hat zu kommen lassen, nannte der hohe Priester. Das und das und das. Und nun vergib diesem Volk. Und wir wissen, dann musste ein unschuldiges Tier geschlachtet werden, sterben, damit dieses reine, unschuldige Blut als Opfer dargereicht wird für die Missetat des Volkes. Aber ihm, das war ja immer nur eine Versöhnung für die Zeit auf Erden. Das reichte niemals aus für den Himmel. Und so war Jesus Christus der hohe Priester, der auch die Missetat aller Menschen vor Gott ausbreitete und sein eigenes Blut in die Waagschale gab, damit eine Gerechtigkeit für den Himmel entstand. Er trug für uns stellvertretend das Gericht. Er hatte die Gerichtsbarkeit und trug für uns das Gericht. Jesaja 53, Vers 4 lesen wir ja, dass er um unserer Sünde willen gestraft wurde, damit wir entlastet sind und frei sind. Er hatte die Vollmacht, das zuzulassen. Er hatte die Vollmacht, das abzulehnen. Er brauchte sich nicht kreuzigen lassen. Ich will das nur bewusst betonen. Aber der hohe Priester hatte ein Amt der Liebe, ein Amt der Fürsorge. Ich will, dass es dir gut geht. Und darum setze ich alles ein und lass auch mein persönliches Leben beschneiden, damit ich dir helfen kann. Der hohe Priester hatte ja gewisse Auflagen, was er tun und was er lassen musste, wenn er dieses Amt ausführt. Er durfte nicht mit seinen Straßenkleidern in den Tempel gehen. Er durfte auch nicht mit seinen Priesterkleidern ins Allerheiligste gehen. Da musste er nochmal andere Kleider anziehen. Und wenn er rauskam, dann musste er wieder die Priesterkleider anziehen. Und wenn er den Tempel verließ, musste er seine normalen Kleider anziehen. Er durfte also auch keinen Wein trinken vorher, um dann in den Tempel zu gehen. Also sein Leben war schon in eine gewisse Form gebracht, wie er sich zu verhalten hat. Und Jesus sagte, ja, ich tue das. Ich übernehme dieses Amt des hohen Priesters. In Johannes 1, Vers 29 rief ja deswegen auch Johannes der Täufer, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt, die Missetat aller Menschen. Und dann hatte weiterhin der hohe Priester im alten Bund ein Stirnblatt zu tragen, etwas, was er hier an seinem Hut anbringen musste, um deutlich zu machen, dass er für Gott allein unterwegs ist. Dass er nicht, da wird er nicht nach seiner Meinung gefragt, sondern er wird geprägt, er dient allein Gott. Und Jesus sagt, ich diene allein dem Vater. Ich tue nichts, außer dem, was der Vater sagt. Alles andere tue ich nicht. Ich bin ihm ganz verpflichtet. Ich lese uns das mal in 2. Mose 28, Vers 36. Du sollst auch ein Stirnblatt machen von feinem Gold und darauf ausgraben, wie man die Siegel ausgräbt. Heilig dem Herrn soll dann dort stehen. Heilig dem Herrn. Du sollst es heften an eine blaue Schnur, vorn an den Hut, auf der Stirn Aarons. Dass also Aaron trage die Missetat des Heiligen, dass die Kinder Israel heiligen in allen Gaben ihrer Heiligung. Und es soll alle Wege an seiner Stirn sein, dass er sie versöhne vor dem Herrn, heilig dem Herrn. Alles, was sie so taten und brachten, auch an Opfertieren und dem Gleich, sollte über den hohen Priester gehen, dass es auch angenommen würde. Ich habe dabei auch Folgendes mir für mich gedacht. Ja, was tun wir alles für Jesus? Ist es wirklich qualitativ so gut, dass Gott sagt, ja, das passt zu mir? Ist alles Stückwerk. Es ist gut gemeint. Wir tun vieles. Die Qualität setzt erst der hohe Priester ein. Er macht aus dem, was von uns nicht vollkommen sein kann, macht er etwas Gutes. So wie im Römerbrief es steht, wir wissen gar nicht, was wir beten sollen. Wir haben überhaupt kein echtes, richtiges Gebet. Aber der Heilige Geist vertritt uns. Mit unaussprechlichem Seufzen, so wie es Gott gefällt. Verstehen wir? Der hohe Priester muss das so umwandeln, dass man wirklich vor Gott stehen kann. Und das sollte auch Aaron. Und das tat Jesus. Und er sagte dann, ich heilige mich selbst für sie. Sie versuchen auch heilig zu sein, aber die schaffen das ja nicht. Und alles, was sie so im Gottesdienst davor bringen, das ist eigentlich nicht so brauchbar, wie es sein sollte. In Johannes 17, Vers 9, ich heilige mich selbst für sie. Aufgabe des hohen Priesters, Vermittlung. Paulus schreibt deswegen an die Korinther, tröstend und beruhigend, weil sie ja auch ihre Schwachheiten gesehen haben. Manchmal haben sie sie gesehen, manchmal nicht. Manchmal musste der Apostel sie aufmerksam machen und sagen, also was ihr da macht mit eurem Gerede und mit eurem Separatismus, das ist nicht in Ordnung. Habt ihr das nicht schon mal gemerkt? Nö, wieso? Na, der eine sagt, ich bin Paulus, der andere ist Käfisch. Habt ihr nicht gemerkt, was ihr da macht? Manchmal mussten sie ermahnt werden. Aber manchmal haben sie es auch nicht gemerkt. Und Paulus hat sie dann getröstet und sagt, schaut auf den hohen Priester Christus. Denn von ihm kommt auch ihr her. Er ist uns gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung. Alles ist in ihm. Er ist zu unserer Gerechtigkeit gemacht. Das heißt, bei ihm finden wir die Gerechtigkeit. Er ist der hohe Priester. Und dann lesen wir auch, dass der hohe Priester leinene Gewänder haben musste. Also die durften ja nicht vermischt werden mit Wolle, Lein und Wolle zusammen. Nein, leinene Gewänder, sauber, klar. In 2. Mose 28, 39 bis 43 lesen wir das. Als Stellvertreter für das Volk musste der hohe Priester selbst auch gereinigt sein. Gereinigt sein. Im Alten Testament war es so, dass der Aaron, der hohe Priester und auch die anderen hohen Priester, zuerst ein Opfer für sich selber bringen mussten. Um das bewusst, ihnen bewusst zu machen, du bist zwar hoher Priester, aber du bist noch nicht der hohe Priester, der absolut rein ist von vornherein. Erstmal musst du sauber sein. Nicht? Jetzt erinnern wir uns gleich an Matthäus-Evangelium. Erst musst du mal deinen Splitter aus deinem Auge ziehen, bevor du den Balken bei dem anderen versuchst rauszuziehen. Erstmal musst du ein Opfer bringen für dich. Und wenn Aaron dann für sich ein Opfer gebracht hat, dann konnte er jetzt mit einem Opferblut für das Volk ins Allerheiligste gehen. Tritt zum Altar, sprach Mose in 3. Mose 9, Vers 7, und mache dein Sündopfer und dein Brandopfer und versöhne dich mit Gott. Und danach mache des Volks Opfer. Das ist also auch eine Vorschattung des geistlichen Lebens, dass wir immer zuerst an die unsere eigene Versöhnung denken müssen, bevor wir versuchen, andere zu versöhnen. Ja? Bevor wir versuchen, andere auf Versöhnung aufmerksam zu machen, sollen wir erstmal selber versöhnt werden. Von Jesus Christus heißt es nämlich, er war rein. Die leinenen Kleider spiegelten eine Reinheit wider. Wer unter euch kann mich einer Sünde zeihen? Johannes 8, 46 sagt Jesus. Ich bin rein. Und deswegen kann ich jetzt mit meinem Blut in das Allerheiligste gehen. Ich muss nicht ein Opfer für mich bringen, ich bin rein, ich habe keine Sünde. Jesus ist also der hohe Priester, der die Verbindung nicht nur zum zeitlichen Leben mit Gott gegeben hat, sondern zum ewigen Leben. Am Jom Kippur wo er eben diese große Versöhnung immer stattfand, musste ihm der Priester, der für das Volk vor Gott trat, seine eigene Schuld erstmal bekennen. Nur ein reiner hoher Priester kann Vermittler sein. Darum sagt Jesus, der Menschensohn ist gekommen, dass er gebe sein Leben zu einer Erlösung. Und in Matthäus 26, das ist mein Blut, welches vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich bin der reine, hohe Priester. Und dann haben wir noch gelesen, ein hoher Priester konnte sich niemals selbst berufen. Er konnte nicht melden oder bewerben, Bewerbungsschreiben aufsetzen. Ich will gerne hoher Priester sein. Ich meine, heute kann man das im theologischen Dienst schon machen. Kann man sich bewerben, kann Studium absolvieren und dann eben eine Ausschreibung hier. Ich will gerne hier und da tätig sein. Und manchmal kriegt man ja dann auch eine Stelle. Aber im biblischen Sinne ist das nicht so. Der hohe Priester konnte sich nicht um das Amt bewerben. Er konnte sich nicht selbst in Szene setzen. Er musste berufen sein. Deswegen sprechen wir von Berufung auch im neutestamentlichen Sinne, weil Gott die Gaben austeilt, wie er will. Er berief sich nicht selbst. Niemand nimmt sich selbst die Ehre, haben wir gelesen, sondern wird berufen, wie Aaron. Und jetzt kommt die Beweisführung. Ja, sagt der Hebräer, naja, wie ist denn das dann mit Christus? Hat er sich nicht selbst berufen? Nein. Er hat sich nicht selbst berufen. Er ist berufen worden, denn er selber sagte, ich bin gekommen in meines Vaters Namen. Ich bin nicht selber gekommen, Johannes 5, 43, ja, in meines Vaters Namen. Und er sagt, es kommen andere, die in ihrem eigenen Namen kommen. Hört nicht auf die. Und hat natürlich auch zu denen gesagt, die nicht auf den hohen Priester Jesus hören wollten. Ich sag's mit meinen Worten, es tut mir leid, wenn ihr auf Jesus nicht hört, dann werdet ihr dem anheimfallen, der in seinem eigenen Namen kommt. Und dem lauft ihr nach. Das wird euer Verderben sein. So sprach Jesus mit ihnen. Alle, die den hohen Priester ablehnen, werden einem Falschen, der sich selbst ins Mittel gesetzt hat, nachfolgen. Jesus wurde vom himmlischen Vater berufen. Die Zitate haben wir gelesen, Psalm 2. Gott sprach, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Oder Psalm 110, du bist mein Priester, dich habe ich eingesetzt, nach der Ordnung Melchisedeks. Kein hoher Priester setzt sich selber ein, sondern er muss berufen sein. Wir wissen natürlich, dass auch in Israel später, gerade auch nach der babylonischen Gefangenschaft, immer wieder die Priesterämter manchmal verschachert worden sind, so wie auch Papstämter. Wir wissen aus der Kirchengeschichte, wenn einer viel Geld hatte, konnte er Papst werden. Ja, ob der nun gläubig war oder nicht, spielte die Rolle nicht. Hauptsache, er hatte das Geld und konnte die heiligen Kriege führen. Ne, kann man lesen in der Kirchengeschichte, en masse. Und so wurden leider dann ja auch manche Ämter in Israel so verschachert. Nicht? Leute, die klug waren, wir denken auch an die Aussage der Schriftgelehrten und Pharisäer, wie sie zu diesem armen Menschen, der blind geboren war und von Jesus geheilt worden ist, von oben herab sagten, na du bist doch ganz in Sünden geboren und du lehrst uns, du hast ja keine Ahnung. Wir sind die Leute. Wir wissen Bescheid. Nicht? Das sind solche, die haben sich selber da ins Mittel gesetzt. Aber das kommt nie zum Guten. Jesus wurde berufen vom himmlischen Vater. Er wurde eingesetzt. Er setzte sich nicht selbst ein. Und sein Opfer als hoher Priester für uns in der Fürsprache war für uns mit Gebet, mit Flehen, mit starkem Geschrei, mit Tränen für uns. Er gab sich also völlig hin, auch in seinen Äußerungen für uns. damit wir nicht verloren gehen. Und er betete vom Kreuz, Vater, vergib ihnen. Vater, vergib ihnen. Unter Schmerzen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Und derselbe Geist sprach dann durch Stephanus später, als er gesteinigt wurde, behalte ihnen die Sünde nicht. Ja, Gebet mit starkem Geschrei und Tränen. Und er wurde auch erhört, weil er Gott in Ehren hatte, weil er nur die Sache des himmlischen Vaters suchte und wir dadurch erlöst werden konnten. Die Frucht dieses Opfers war also unsere Erlösung vom ewigen Tod, das heißt von der Trennung in Ewigkeit von Gott. Nun dürfen wir durch den Glauben an diesen hohen Priester, und das wird auch weitergeführt, noch im 6. Kapitel, wo gesagt wird, passt auf, wenn ihr das erkannt habt, bitte lehnt das nicht ab. Wer das erkannt hat und ablehnt, ja, wer soll für den noch eintreten? Der hat kein Opfer mehr. Da gibt es keinen, der für ihn eintreten kann. Wenn er diesen ablehnt, dann ist es nur noch ein Warten auf das Gericht. Denn es gibt nur Gnade oder Gericht. Dazwischen gibt es dann nichts mehr. Der Hohepriester war an allen Dingen Gott gegenüber zum Gehorsam verpflichtet, auch im alten Bund. Auch dann, wenn das Volk, das er zu vertreten hatte, anderer Meinung war. Und Jesus hatte viele Leute um sich, die anderer Meinung waren. Die haben gesagt, auch wenn er Christ ist, soll er auch runtersteigen vom Kreuz. Ne? Wir sind anderer Meinung. So wie er dort hängt, kann das nicht sein. Ein hoher Priester war Gott verpflichtet, seinen Dienst zu tun, auch wenn das Volk, das er zu vertreten hatte, anderer Meinung war. Aaron und Mose waren manchmal leider, so will ich es mal sagen, an einer Stelle auch anderer Meinung als Gott. Und was war die Folge? Sie konnten nicht in das verheißene Land. Weil sie an einer Stelle mal anderer Meinung waren, jetzt müssen wir doch endlich mal reinhauen. Und Gott hat gesagt, mit reinhauen bitte schön nicht. Und Mose schlug und drosch den Felsen, haute mal richtig rein. Und der Herr sagt, tja, du warst mir doch verpflichtet, aber du hast mich nicht geehrt. Du bist deinen eigenen Gedanken nachgegangen. Ein hoher Priester darf das nicht. Aaron und Mose kamen dann auch nicht ins Land Kanaan. Es war ja eine zeitliche Sache, nicht, dass sie ewig ausgeschlossen sind. Aber das Amt konnte nicht weitergeführt werden. Aber von Jesus Christus heißt es, dass er den Gehorsam nicht nur gelernt hat, den wir machen, sondern eingehalten hat, in allen Stücken, bis hin zu dem Wort, es ist vollbracht. Gehorsam von A bis Z, in allen Dingen. Das ist ein echter hoher Priester, ein Anstoß für alle, die da glauben, zur Seligkeit. Er war nicht nur opferbereit, wie die anderen hohen Priester des alten Bundes, sondern er brachte sich selbst zum völligen Opfer dar. Wodurch er ja ein unauswechselbarer hoher Priester geworden ist. Unauswechselbarer. Es kann keinen anderen hohen Priester mehr geben, der Gleiches tut oder Gleiches getan hätte. Nach der Ordnung Melchisedeks. Und da will ich nur einen kurzen Satz noch sagen, das kommt ja noch mal öfter vor. Melchisedek, wir wissen ja, dass nach diesem Befreiungskrieg, den Abraham für Lot führte, denn Lot war ja von den Königen, die Sodom und Gomorra überfallen haben, weggeführt worden. Und Abraham hörte davon, dass sein Neffe gefangen ist und seine ganze Familie und befreite ihn. Und als er siegreich von diesem Kampf wiederkam, erschien ihm plötzlich Melchisedek, gab ihm Brot und Wein und segnete ihn. Und wir lesen von diesem nach der Ordnung Melchisedeks. Wir wissen nicht, wann er geboren ist, gibt kein Geschlechtsregister von ihm. Wir wissen auch nicht, wann er gestorben ist. Aber er wird bezeichnet als ein König des Friedens, König von Salem, der dort kam und Abraham gab von allem den Zehnten an diesen. Das ist ein Bild auf diesen hohen Priester hin. Jesus ohne Anfang, ohne Ende, der eingeborene Sohn Gottes, von Ewigkeit zu Ewigkeit schon immer da gewesen, der allein den vollen Segen geben konnte und sein Leib hingab, sein Blut hingab, Brot und Wein, und alle dürfen und sollen ihm verpflichtet sein, nach der Ordnung Melchisedeks, ein König des Friedens und ein Zadek, ein Herr der Gerechtigkeit, der Gerechte. Das ist damit inbegriffen. Vielleicht so viel zu diesem, wer Jesus zum Fürsprecher in seinem Leben hat, der hat das ewige Leben. Wer ihn nicht hat, der hat das Leben nicht. Nochmal die Verse aus dem Hebräerbrief. Ein jeglicher hoher Priester, der aus den Menschen genommen wird, der wird gesetzt für die Menschen gegen Gott, auf dass er Opfer gaben und Opfer für die Sünden. Der da könnte mitfühlen mit denen, die da unwissend sind und irren, die, weil er auch selbst umgeben ist mit Schwachheit. Darum muss er auch gleich wie für das Volk, also auch für sich selbst, für die Sünden opfern. Und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird berufen von Gott, gleich wie Aaron. Also auch Christus hat sich nicht selbst in die Ehre gesetzt, dass er hoher Priester würde, sondern der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und am anderen Ort, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und er hat in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert zu dem, der ihm von dem Tode konnte aushelfen und ist auch erhöht, darum, dass er Gott in Ehren hatte. Und obwohl er Gottes Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er geworden allen, die ihm gehorsam sind, eine Ursache zur ewigen Seligkeit, genannt von Gott ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks, König der Gerechtigkeit.